Der oberste Führer der Partei der Arbeit Koreas und des Staates und der Armee der DVK, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK und oberster Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee, leitete die Flugübung der Kampfflieger des Jägerregiments vom Helden Kim Jong-jo für nächtlichen Überraschungsangriff. Er erteilte dem Jägerregiment vom Helden Kim Jong-jo einen unerwarteten Befehl und überprüfte vor Ort dessen Kampffähigkeit. Diese Übung für den Angriff der in der Nacht überraschend gestarteten Jagdflugzeuge auf die irdischen Objekte sollte dazu dienen, dass alle Truppen der Luftstreitkräfte die praktischen Übungen unter kriegsnahen Umständen durchführen und die Kampfflieger darauf vorbereiten, alle feindlichen Objekte unbarmherzig zu vernichten. In Begleitung der Vizemarschall der Koreanischen Volksarmee, Hwang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der Koreanischen Volksarmee und weitere verantwortliche Funktionäre der Partei und des Staates. Kim Jong-un informierte sich zuerst auf dem Abstellplatz über die Einsatzbereitschaft der Jagdflugzeuge. Er blickte voller Vertrauen auf die Kampfflieger und sagte dabei warmherzig, bald würden die roten Falken durch den Himmel vom Dezember sausen. Da schwebe ihm das gütige Antlitz von Genossen Kim Jong-il vor Augen, der sich auch in der letzten Zeit seines Lebens um die Kampfflieger gekümmert und einen fesselnden Hinweis gegeben habe. Der Kurs der Kampfflieger, die er zu Kim Jong-il führe, sei ein Weg dazu, die Blutsverwandtschaft mit ihm zu vertiefen. Kim Jong-un begab sich an die Beobachtungsstelle, begutachtete dort den Plan für die Flugübung für nächtlichen Überraschungsangriff, hörte vom Befehlshaber der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der Koreanischen Volksarmee einen Bericht über seinen Entschluss und wies ihn an, mit der Übung zu beginnen. Auf dem Monitor wurde die Flugroute der Jagdflugzeuge angezeigt, die nach dem von Kim Jong-un bestimmten Kurs für die Vernichtung der Feinde genau flogen. Kim Jong-un meinte voller Freude, man könne genau beobachten, ob die Jagdflugzeuge auch im Dunkel richtig fliegen. Die Kampfflieger erhielten den Rumpf hervorragend aufrecht. Das Flugkommando sei auf einem hohen Niveau verwissenschaftlicht und modernisiert worden. Schließlich erreichten die Jagdflugzeuge hintereinander ihren gezielten Luftraum. Beim Blick auf den Monitor, auf dem die herrlichen Szenen über gezielte Schüsse der Jagdflugzeuge angezeigt wurden, sprach er lachend, sie treffen genau ihre Ziele. Es erwecke den Eindruck, als ob die Übung nicht in der Nacht, sondern am hellen Tage stattfinde. Es sei wirklich wunderbar. So klatschte er starken Beifall. Weiter hob er hervor, wie er bei den Übungen der Kampfflieger wiederholt betont habe, habe die Verteidigung der Territorialluft des Vaterlandes mit dem Wetter und der Zeit nichts zu tun und finde der moderne Krieg unter den schlimmsten Bedingungen statt. Daher solle man die Übungen wie heute weiter durchführen und die Kampfflieger zu den tüchtigen und universellen Kampffliegern heranbilden, die unter jeglichen ungünstigen Umständen ihre Luftkampfmissionen ausgezeichnet erfüllen. Die harte Übung für nächtlichen Überraschungsangriff sei völlig unerwartet abgehalten worden. Die zuverlässigen Wachsoldaten vom Himmel der PDAK hätten bewiesen, dass sie dazu bereit seien, zu jeder Zeit nach dem Befehl zu starten. Dank der todesmutigen Kämpfer vom Himmel, die den unbeugsamen Geist zum Schutz des Heimatlandes und den Geist, sich als menschliche Bombe einzusetzen, besessen, werde der Himmel vom Vaterland immer klar und blau bleiben. Kim Jong-un traf sich mit den Kampffliegern, die die Übung erfolgreich beendeten, und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Er drückte den Kampffliegern, die Tränen der Rührung vergossen, die Hand und bemerkte dabei, der unbeugsame Geist der Kampfflieger in der Übung für nächtlichen Überraschungsangriff, die nur die Tapfersten durchführen können, sei der kostbarste geistige Reichtum. Es sei ein großer Stolz der Partei, des Vaterlandes und des Volkes der DVK, solche herausragenden Flieger zu haben. Dann bat er sie darum, alle Fliegen, Armeeangehörigen und Familien der Offiziere der Truppe, seine Größe auszurichten. Er unterstrich, die Kampfflieger hätten unter den heutigen ungünstigen Bedingungen ihre Flugmission ausgezeichnet erfüllt, weil sie Tag und Nacht auf den Stadtbefehl der Partei warten und für die Verteidigung des Vaterlandes am Himmel fliegen. So startete Kim Jong-un dem Jägerregiment vom Helden Kim Jong-zo den Dank des obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee ab und ließ ihnen große Fürsorgen angedeihen, die für alle Generationen überliefert werden sollen.